Klangfassade. Der 29. Bremer Karneval findet jedes Jahr in Bremen statt und hatte dieses Jahr das Thema Heimat. Da ich mich nur mit dem Tascam durch die Straßen bewegt habe, ist dies keine binaurale Folge. Ich wollte mich auf die Musik konzentrieren. Aber keine Angst, für einen schönen Stereo-Sound ist trotzdem gesorgt.